Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talkradio. Ja, wir fangen an, wie immer, mit einer freien Themennacht, heute am Montag. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Themen, bin gespannt auf die Anrufer. Und die erste Anruferin heißt Marissa. Marissa ist 27. Guten Morgen, Marissa. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Marissa. Hallo. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, ich bin eigentlich auf der Suche nach der großen Liebe. Ach. Und und genau, das Problem dabei ist, dass ich sehr viel feiern gehe und die Männer immer nur im Club kennenlerne. Und jedes Mal mit denen nach Hause gehen, mit denen schlafe und danach natürlich nichts mehr kommt. Und das diesen Lebenswandel habe ich jetzt schon seit einigen Jahren und ich fühle mich da halt immer schlechter damit. Du hast diesen Lebenswandel seit einigen Jahren, aber du bist auf der Suche nach der großen Liebe. Ja, und mir geht es eigentlich auch nicht um Sex, also das hört sich jetzt bescheuert an, sondern wir, genau, also da wäre ja jetzt auch nichts Verwerfliches dran. Nein, nicht. Ich frage mich dann nur, warum du es so machst? Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich gehe halt dann feiern und betrink mich und habe dann dieses starke Bedürfnis, dass ich jetzt eine Umarmung brauche und Liebe brauche. Mhm. Und das geht natürlich nicht, wenn man... Und du hast die Illusion, dass diese Umarmung mit Liebe verknüpft ist. Ja. Das ist natürlich völliger Quatsch, ne? Und ich fühle mich dann halt immer so schlecht und habe jedes Mal wieder die Hoffnung, ah ja, diesmal meldet sich der Mann und dann lernt er mich kennen. Okay, jetzt sagen wir mal, das hat Marissa einige Jahre gemacht und einige Jahre ist sie jetzt so richtig auf die Nase gefallen damit oder gegen die Wand gelaufen. Nee, eben nicht. Nicht? Also ich hatte auch schon 2 Beziehungen, die sich daraus entwickelt haben. Ach so. Also eine 2-jährige und eine 1-jährige Beziehung. Stimmt, es kann natürlich dann auch mal der ein oder andere nette Typ dabei sein. Ja, aber das ist eigentlich eher nicht so. Na, aber man könnte ja trotzdem die Strategie etwas verändern. Du kannst ja weiter ausgehen und weiter feiern gehen, dir vielleicht nicht zu sehr die Kante geben und auf keinen Fall mit den Typen sofort in der ersten Nacht in die Kiste gehen. Mhm. Und dann wirst du schon sehen, dann, die Spreu vom Weizen wird sich dann schon trennen. Naja, das heißt, die wirklich Interessierten werden dich dann nochmal anrufen. Vielleicht geht ja dann mal was essen oder mal einen Kaffee trinken ohne Alkohol und dann kann sich das annähern. Ja, ich hoffe. Aber wieso hast du das noch nicht so mal ausprobiert oder so versucht? Habe ich auch schon. Habe ich natürlich auch schon, aber das Problem ist, dass ich sehr anstrengend bin und ich glaube, die Männer merken das sofort. Aber du wirkst gar nicht anstrengend. Ja, aber ich bin schon, also auch wenn ich in einer Beziehung bin, ich habe solche Verlustängste irgendwie, dass ich die jedes Mal in die Flucht treibe. Ach so. Also und wahrscheinlich, du klammerst und bist eifersüchtig. Ja, genau. Genau. Und das sind genau 2 Sachen, die Männer überhaupt nicht mögen. Ja. Was Männer wahnsinnig macht. Mhm. Lass es dir von mir gesagt sein. Klammern, wenn Frauen klammern, ist das die Hölle. Ja, für einen Typ. Ich muss das irgendwie versuchen zu unterbinden und auch nicht mehr so viel. Nein, du bist doch eine souveräne Frau. Du bist eine souveräne junge Frau. Du hast das gar nicht nötig zu klammern, Mensch. Ja. Die sollen froh sein, dass sie dich haben. Und immer gleich ins Bett gehen. Ich fühle mich echt wie so eine Schlampe schon fast. Also ja, wenn man so ein Gefühl hat, sollte man das tunlichst unterlassen demnächst. Ja. Aber ich will dir sagen, das mit der großen Liebe finden ist nun auch ein schwieriges Unterfangen. Mhm. Vielleicht findet man sie auch nicht. Vielleicht findet man sie nie. Es gibt Menschen, die sie nie gefunden haben. Das gibt es. Oh, so traurig. Ja, so traurig das ist. Und es gibt Menschen, die vielleicht nur die halbe große Liebe in ihrem Leben gefunden haben. Das gibt es auch. Mhm. Und es gibt Leute, die haben Glück, da geht es ganz schnell. Und andere, die müssen sehr lange darauf achten. Also es gibt gar keine keine Einheitlichkeit in dieser Frage. Auf jeden Fall sollte man nicht verzweifeln, wenn man nach einer längeren Zeit sie immer noch nicht gefunden hat. Ja. Ich finde, da sollte man tapfer weitersuchen und vielleicht so, sich so ein bisschen in der Strategie verändern, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, das sollte ich wirklich. Was ist denn dann, wie soll er denn aussehen, der Traummann? Er sollte groß sein, dunkelhaarig. Mhm. Wie groß? Über 1,80? Nee. Nein? Nee. Na, 1,80 ist er nun nicht so riesig. Ja, aber eigentlich, wie gesagt, ich bin nicht so oberflächlich. Ja. Das klar, also okay, er muss mir schon gefallen, aber ich habe da keine Vorgaben. Also ich hatte ja auch schon Freunde, die kleiner waren als ich und ich bin nur 1,60. Also ja. Und es hat auch gepasst. Also, okay, 1,60, 1,78 wäre perfekt, ne? Oder 1,75. Ja, genau. Sowas. Haare auf der, soll er Haare auf der Brust haben? Nein. Nein. Dann will ich gar nicht weiter nach den restlichen Haaren fragen. Nein, also haarfrei. Genau. Intim rasiert. Genau. So willst du ihn. Ja. Was machst du vom Beruf, Marissa? Ich bin medizinische Fachangestellte. Sehr ich gut. arbeite bei dem Allgemeinarzt. Genau. Ja. Marissa, meine Liebe, ich möchte dich ermutigen, weiter zu suchen, aber weniger zu trinken und nicht sofort in die Kiste zu gehen. Okay. Und ich glaube, das und einfach geduldig zu sein. Okay, das mache ich. Vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte. Ich wünsche viel Glück und alles Gute. Danke dir. Tschüss. Ciao. Ciao. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer. Oder ihr e-mailt uns domian@wdr.de. Und wir sprechen jetzt mit Tom. Tom ist 35. Guten Morgen, Tom. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tom. Ja, mein Thema ist nicht so funny. Fangen wir am besten damit an. Ich bin eigentlich homosexuell. Und eigentlich? Mein Leben schon, ja, eigentlich. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber zu 100%. Bin aber seit 3 Jahren in einer Beziehung mit einer Frau. Oh. Und die Frau, die weiß davon nichts, dass ich schwul bin. Und ich führe noch eine On-Off-Beziehung mit einem Mann und liebe sie aber nicht und sie liebt mich und wohnt bei mir mit in eine Beziehung. Also sie ist quasi mit mir in eine Beziehung. Habt ihr ein Kind? Nur, nee, haben wir nicht. Mhm. Haben wir nicht. So, jetzt lass mich gleich mal dazwischen fragen. Seit 3 Jahren bist du mit der zusammen. Genau. Du sagst von dir, dass du 100%ig schwul bist. Genau. Warum überhaupt ist es zu dieser Beziehung gekommen? Ich war vor 3,5 Jahren oder 3 Jahren war ich feiern gewesen, habe sie dann kennengelernt. Dann damals hat sie sich auch von ihrem Freund getrennt, musste dann damals aus ihrer Wohnung raus, weil sie sich von ihrem Freund getrennt hatte oder von ihrem Freund. Ja, und habe ich sie gesagt, kann sie zu mir ziehen. So, und dann hatten wir dann das erste Mal Sex gehabt. Da war ich auch sehr neugierig gewesen. Hattest du noch nie mit einer Frau Sex gehabt? Noch niemals. Nee. Wie war das erste Mal für dich, mit einer Frau Sex zu haben? Spannend. Es war aber auch, es war nicht schlecht, sag ich mal. Aber es hat mir nicht irgendwie, es hat mir nicht den gewissen Reiz gegeben, weiterhin, sag ich mal, wo ich jetzt sagen würde, ich bin bisexuell. Das würdest du nicht sagen? Nee. Nee. Mhm. Aber es hat dich zumindest beim ersten Mal so erregt, dass du mit ihr schlafen konntest. Das ging. Mhm. Genau. Okay. Das war immer die Neugier, aber dann hat es dann alles so ein bisschen verschleiert und es wurde halt immer weniger. Und So weit, so gut. Nun kann man denken, dass solche Geschichten gibt es ja zuhauf, dass Schwule auch mal was mit einer Frau haben und dann merken, das ist es nicht. Warum seid ihr dann ein Paar geworden? Ja, sie ist dann damals dann zu mir gezogen und sie hatte sich in mich verliebt, gleich nach dem ersten Sex. Und ich habe ihr auch nicht erzählt, dass ich schwul bin. Und das kam auch da nicht zustande. So, und sie hat dann damals in mich verliebt und hat dann schon das erste Wort gesagt, dass sie sich in mich verliebt hatte. Und ich, so blöd wie ich war, habe gesagt, ich mich auch. So, ja, aber das ist doch merkwürdig. Genau in dem Moment hättest du sagen sollen, Mädel, wir können gut Freunde sein, du kannst ja gerne bei mir wohnen, aber ich bin schwul. Wäre die Sache klar gewesen. Ich habe das damals irgendwie echt nicht rausgekriegt. Ich weiß auch nicht, es war echt dumm von mir gewesen. Aber du musst doch auch einen schwulen Freundeskreis haben. Viele Leute, die wissen, dass du schwul bist. Wie kann man denn das kaschieren, dass sie das so mitbekommt? Ich habe das ist nicht so breit rausgetreten, dass ich schwul bin. Also meine Eltern wissen das. Ein kleiner Freundeskreis bei das. Aber jetzt so den großen schwulen Freundeskreis habe ich auch nicht. Ich habe bis mit den Freunden, mit denen ich jetzt zusammen bin, seit 5 bis 6 Jahren schon, das ist auch der einzige, bevor ich eine Beziehung gab. Und ich bin eigentlich auch gar nicht der Beziehungsmensch. Das hat sich alles so reingeritten. Ich komme aus dieser ganzen Misere einfach nicht mehr raus. Aber wie gestaltet sich jetzt eine dreijährige Beziehung mit einer Frau, wenn du überhaupt nicht scharf bist auf die Frau? Wie habt ihr Sex ab und zu? Wenn es hochkommt, Domian, vielleicht einmal in 3 Monaten oder so. Und das geht noch? Das funktioniert? Nee. Ja, denn wenn ich jetzt mit dir Sex habe, das geht, sag ich mal, aber es ist nicht, es geht meistens nur alles ganz schnell. Es ist wirklich nur ein rein raus und ich denke auch danach nur an Männer. Mhm. Gibt es Zärtlichkeiten zwischen euch? Selten, sie kommt immer an Kuscheln, aber ich bin auch, wie gesagt, ich bin auch viel am Arbeiten und habe auch immer gesagt, dass ich kaputt bin müde und ja, und es hat sich dann glaube ich, nach einem Dreivierteljahr so eingeprägt, dass sie wirklich schon die ganzen Möbel bei mir drin hatte, da sie aus der Wohnung raus musste und ja, jetzt wohnt sie bei mir und hat wirklich schon richtig, hat mir ihren Eltern schon vorgestellt. Ich bin quasi schon der Schwiegersohn von Spee und die wohnt 2 Straßen weiter. Aber meinst du denn nicht, dass sie das irgendwie merkt, dass mit dir was nicht stimmt? Allein da schon daran, dass ihr kaum Sex habt? Ich sag ja, das Domian, die ist blauäugig, genauso wie sie glaubt immer alles, was ich sage. Wenn ich sage, ich bin unterwegs, ich muss arbeiten, dann bin ich bei ihr. Das ist alles. Also sie beschwert sich nicht bei dir, dass es so wenig Sex hat. Nee. Wir hatten mal das Gespräch gehabt, ja, aber wie gesagt, es kommt aber auch wegen meiner Arbeit. So. Ich habe auch gesagt, dass ich viel unterwegs bin und ja. Jetzt zu dem, du bist mit einem Mann auch zusammen. Nee, nicht zusammen. Nicht zusammen, ja, aber da läuft was parallel. Genau. Immer mit demselben? Immer mit demselben, ja. Weiß der, dass du in einer Beziehung mit einer Frau bist? Nein. Wie würdest du diese Beziehung zu dem Mann denn erklären und definieren? Was ist das für eine Beziehung? Rein sexuell, würde ich sagen. Wie oft siehst du ihn? Ja, wenn es hochkommt, 2-mal die Woche. Mhm. Ja, 2-mal die Woche. Ist das für den auch eine rein sexuelle Beziehung oder ist der in dich verliebt? Nee, der ist nicht in mich verliebt. Achso, okay, dann ist das eine unproblematische Sexbeziehung und man redet nicht viel miteinander, man hat seinen Sex und Schluss. Genau. Nur jetzt ist eben mal das Problem mit ihr. Ich weiß nicht, ich stecke da so tief drin, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten machen soll. Ich bin wirklich, da muss ich ja sagen, ziemlich fassungslos, dass du dich da als erwachsener Mann von 35 Jahren auch in der heutigen Zeit, wo Homosexualität so akzeptiert ist, dass du dich da so hinein verstrickt hast. Ich weiß, es tut mir auch voll leid. Ich weiß auch gar nicht, was ich in dem Fall sagen soll. Liegt es daran, dass du dich vielleicht, ich frage es nur mal so, dass du dich und deine Sexualität eigentlich nicht wirklich akzeptierst? Doch, ich akzeptiere mich, doch 100%ig. Wie gesagt, ich bin einfach nur diese, ich bin da reingerutscht und jetzt ist. Wie ist denn das für dich, so als heterosexueller Mann aufzutreten, so vor anderen Leuten? Gefällt dir das? Nee, das ist reine Schauspielerei, das gefällt mir natürlich nicht. Und vor ihr Eltern ist natürlich auch ein bisschen doof. Meine Eltern spielen das Spiel auch noch mit. Mhm. Meine Eltern wissen ja davon auch noch. Und die kennen auch jetzt sozusagen, in Anführungsstrichen, meine Schwiegereltern. Ach, und du hast mit deinen Eltern sind quasi eingeweiht und die spielen die Lüge mit? Ja, die sehen sie auch vielleicht nur bald zu Geburtstagen oder mal Silvester oder so. Was sagen denn deine Eltern zu der Lüge? Sie sagen, dass ich spinne, dass ich aufhören soll damit, ne? Warum hörst du nicht auf? Weil ich muss mit ihr leben und sie ist so verliebt. Ich wollte ja, nach 1,5 Jahren war ich schon kurz davor, ihr das zu sagen, sozusagen. Ne? Ich versuch Schluss zu machen. Sie kommt immer wieder an. Bist du zu feige, ihr das zu sagen? Ja. Das finde ich definitiv auch, Tom. Das kann nur Feigheit sein. Sonst ist das mit nichts zu erklären. Nee, das stimmt, ja. Ich rate dir mega dringend, das sofort zu machen. Mhm. Ohne Wenn und Aber. Das wird sehr schlimm. Wie läuft das? Ja, ich überlege gerade, es wird für die Frau natürlich der Horror sein, wenn sie hört, dass du 3 Jahre sie quasi betrogen hast. Also dass du mit einem anderen Sex hattest, sondern die Lüge ist ja noch viel umfangreicher. Du hast sie ja rundherum betrogen. Ja, das stimmt. Es gibt zwei Varianten. Deswegen, umso tiefer ich hereingerutscht bin, umso länger das läuft, umso schwieriger ist es, aus der Sache wieder rauszukommen. Tom, jeder Tag, der vergeht, macht es dir schwieriger, da rauszukommen. Jeder Tag. Ja. Jeder Tag, ja. Es gibt zwei Varianten. Lass uns mal über die beiden Varianten sprechen. Die eine Variante ist, dass du einfach mit ihr Schluss machst, mehr oder weniger freundlich, weil du sagst, die Liebe ist nicht mehr da und ich möchte einfach wieder solo sein, um sie zu schützen vor dem Schmerz. Oder man geht den ganz ehrlichen Weg und sagt, pass mal auf, ich habe dich wirklich belogen und ich habe mich so verstrickt in die Lüge, ich kann nicht mehr. Ich muss dir jetzt rein Wein einschenken. Ich tendiere, in dem Fall muss ich ja sagen, zum reinen Wein. Weil deine Eltern wissen es. Ja. Ich weiß nicht, was da noch passieren könnte, dass das vielleicht doch durchsickert zu der Frau. Und es wäre nicht gut, wenn du sogar noch mit einer Lüge dich von ihr trennst und sie hinterher erfährt, was eigentlich wirklich los war. Dann muss man da durch. Vielleicht muss sie sich selbst auch ein wenig an die Nase fassen, dass sie viele Dinge einfach weggewischt hat an Signalen, die von dir kommen, die vielleicht manch eine andere Frau wahrgenommen hätte. Okay. Aber dir rate ich das allein schon, um dich fair gegenüber dieser Frau zu verhalten, aber auch für deine eigene Selbstachtung, dass du das so schnell wie möglich machst. Ja, das muss ich auch machen, aber ich kann ja auch nicht weiter damit leben. Ich bin echt, das ist für mich echt blanke Aura, echt. Es spricht sie denn nicht über sowas? Irgendwann kommt das Thema her. Du bist 35 und wie alt ist sie? 29. Ja, kommt das Thema Kinder? Kam das nicht schon mal? Ja, von ihr aus kam das. Ja, genau, ja. Ja, und ich, Idiot, habe gesagt, noch nicht, wir müssen warten. Noch bin ich nicht bereit dazu. Und sie hat gesagt, sie möchte aber irgendwann, weil sie schon ein gewisses Alter hat. Und ihre Eltern sagen ja auch schon, wann wollt ihr endlich mal und was mit heiraten oder Verlobung oder irgendetwas zum Beispiel. Das ist immer so, das ist alles, ja, ich verstrecke mich da immer mehr rein. Und ja. Die Eltern wohnen ja auch zwei Straßen weiter. Wie oft sehen die mich mit ihr zusammen oder wie oft kommen die dann mal rum? Und so, es ist alles gesagt, finde ich. Jetzt musst du handeln. Okay. Und handel so schnell wie möglich. Also soll ich eher dann mit der Lüge anfangen und sagen, oder soll ich die Wahrheit sagen? Boom, ja nicht. Ich finde, du solltest wirklich die reine Wahrheit einschenken. Denn die Gefahr, dass sie es vielleicht doch irgendwie auf anderem Weg dann doch erfährt, was da war, macht das Ganze im Nachhinein noch dramatischer. Das ist jetzt ganz schwer. Und da gibt es keinen klugen Rat, wie du da angenehm rauskommst. Das ist schwer. Das ist, ja, allein schon über den Gedanken zitter ich ja schon. Ne? Das ist echt nicht leicht. Ne? Mhm. Tom, ich kann weiter nicht sagen. Ich wünsche dir gutes Gelingen und baldiges gutes Gelingen. Ja, danke dir, Domian. Und danke dir auch für die letzten Jahre, Wasser. Sehr gerne. Ja, wir hören das ja auch jeden Abend. Aber wie gesagt, ich kläre das und versuche eben morgen reinen Wein einzuschenken. Alles Gute und viel Glück. Super. Dankeschön, Domian. Mach's gut. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. 37 Jahre alt und Heiko heißt der nächste Anrufer. Schönen guten Abend. Hallo, Domian. Hallo, Heiko. Ich wollte mich jetzt mal vorab erstmal für die Autogrammkarte bedanken, die ich von dir bekommen habe. Sehr gerne, sehr gerne. Und mein Thema ist natürlich nicht so erfreulich. Das hat mit Krebs zu tun. Und zwar, ich selber bin da nicht von betroffen, aber mein Vater. Und das Schlimmste ist, der hat die Diagnose letztes Jahr in Februar bekommen, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm. Und wir sind also eine große Familie. Ich habe noch 5 Geschwister. Bin natürlich sehr betroffen davon, weil wir hatten noch nie so den Vorfall gehabt bei uns, Krebs. Und auch schon gar nicht Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater, der ist letztes Jahr im Juli 63 geworden. Mhm. Also noch kein Alter. Nee. Und wie soll ich das erklären? Er hat jetzt seine 12 Chemotherapien bekommen. Ja. Und die ersten 6 Chemos, die haben angegriffen. Angegriffen oder angeschlagen? Angeschlagen, Entschuldigung. Angeschlagen. Mhm. Genau. Und die letzten nicht mehr. Mhm. Der Bauchspeicheldrüsenkrebs, der ist jetzt von 2 auf 4 Millimeter gewachsen. Also man kann das nicht, kann man das nicht operieren? Gar nicht mehr. Im Februar haben die ihn, wie soll ich das sagen, haben sie ihn aufgemacht und haben das auch gleich wieder zugemacht. Das war schon zu jetzt, weit fortgeschritten. Jetzt in diesem Jahr, 2016 im Februar? Nee, letztes Jahr noch. Letztes Jahr. Damals, ach so. Genau, da haben sie ihn noch operiert. Und dann kam weil er so um Magenschmerzen geklagt hat und die wussten einfach nicht, die Ärzte, von woher das kommt. Die haben sämtliche Untersuchungen gemacht, alles aber fehlgeschlagen und dann haben die dann nur noch die OP gemacht und bei dieser OP hat sich das dann herausgestellt. Hinter der Bauchspeicheldrüse war das schon ziemlich weit versteckt auch. So, ne? Und dann gab es die Chemotherapien und jetzt zum Schluss schlagen sie nicht mehr an. Gar nicht mehr. Gar nicht stimmt. Mehr. Das heißt, ist natürlich, er hatte noch seine Kur gemacht, die musste er machen von 3 Wochen. Und dann hatten sie ihn nochmal unter der Röhre gelegt und dann kam hinzu, dass er in der Zeit noch einen stillen Schlaganfall hatte, weil er starke Medikamente bekommen hat. Und er ist natürlich, so ein Paddel ist natürlich dann noch Auto gefahren und hätte ja gar nicht mehr machen dürfen, weil bei ihm fing das dann an, dass eine ganze Gesichtshälfte komplett nicht mehr reagiert hatte und etc. Und er hat aber Gott sei Dank es noch in der Klinik geschafft. Haben sie ihm noch Blut abgenommen und den Urin dann noch untersucht. Und also er ist selbst zur Klinik gefahren? Ja, selber noch. Und das wussten wir aber auch erst sehr spät. Das heißt, da sind zwei schwere Krankheitsherde in seinem Körper. Ja. Der Schlaganfall und die Folgen und aber noch viel schlimmer wahrscheinlich dann der Krebs. Ist der Krebs gestreut in andere Bereiche des Körpers? Ja, das hat sich nach der Kur herausgestellt, wo sie jetzt vor 14 Tagen hatten sie noch mal ein Endgespräch gemacht und da hat sich herausgestellt durch diese Untersuchung noch mal, dass sich 2 Metastasen, 2 neue sich gebildet haben an der Leber. Eine von 1,5 Millimeter und die andere 2 Millimeter. Das heißt, er ist austherapiert, man kann nichts mehr machen, man kann nur noch dafür sorgen, dass er so wenig wie möglich Schmerzen hat. Ist das richtig? Ja, also ich habe ihn jetzt letzte Woche nochmal gesehen und ich habe den gar nicht mehr wiedererkannt. Ist er im Krankenhaus? Ja, nicht, er ist jetzt zu Hause. Und wir unsere Familie versuchen ihn immer schon aufzupäppeln. Deine Mutter lebt noch? Meine Mutter lebt noch, aber die sind geschieden, meine Eltern. Ach so, und dein Vater lebt alleine? Mein Vater, der ist verheiratet, neu. Ach so, mit, okay. Ich bin mit meinem Partner letzte Woche hochgefahren und wir haben ihn besucht. Was heißt hochgefahren? Wie weit wohnt ihr auseinander? Ich wohne hier in Nordrhein-Westfalen und ich komme ursprünglich aus Niedersachsen. Okay. Und also auch immer eine ziemliche Fahrerei. Es ist nicht gerade um die Ecke. Na gut, das ist eine gute 2 Stunden Autofahrt. Ja, ne? Okay. Und ich war geschockt, wo ich ihn gesehen habe. Also ich habe ihn das letzte Mal Weihnachten noch mal gesehen. Und da war der ziemlich noch labil, also er konnte noch vieles machen. Und danach, nach dieser Kur, auf einen Schlag dann. Das heißt, man hat ihn jetzt nach Hause entlassen, wirklich mit der Gewissheit, man kann nichts mehr machen. Man kann nichts mehr machen. Gut, die haben natürlich schon nochmal irgendwie versucht, eine andere Therapie zu machen, aber ich glaube, also wir Geschwister haben schon gesagt, das wird nichts mehr bringen. Die wollten jetzt versucht haben, eine Stromtherapie mit ihnen, aber wird nichts mehr bringen. Hast du oder jemand anders von den Geschwistern denn mal mit einem Arzt geredet, einem behandelnden Arzt? Also ich selber kann es nicht. Warum nicht? Weil eher meine Schwester und die verstehen das eher mehr besser als ich, also meine älteste Schwester hat sich da von Anfang an schon ein bisschen reingesetzt, weil die sich schon da so ein bisschen in dem Bereich mit auskennt. Okay, also er ist da betreut und man hat es auch der Familie richtig erklärt. Genau, und die sind auch mal bei den Gesprächen mit dabei gewesen. Und wie geht denn dein Vater jetzt? Ist ihm das klar, dass er sterben muss? Also wenn ich ihn nicht mehr jetzt zuletzt noch mal so angeschaut habe, ich habe auch sehr lange Gespräche mit ihm auch mal so alleine führen können. Es ist, also, wie soll ich das sagen? Also, er ist benommen, auf jeden Fall. Er weint auch sehr viel. Ich meine, Er sagt auch immer, er hätte vieles falsch gemacht in seinem Leben und hat er denn noch eine Hoffnung, dass es besser werden könnte? Glaube ich nicht. Mhm. Der lässt sich also der lässt sich wirklich richtig hängen zu Hause. Wie war denn dein Verhältnis eigentlich zu deinem Vater in den früheren Jahren? Also in den früheren Jahren habe ich mich sehr, wie soll ich das sagen, mehr mich so, so Abstand von ihm, sag ich mal so. Hattet ihr Streit? Gab es Spannungen? Ja, sehr viel, weil er kam früher mit meiner Homosexualität nicht klar. Mhm. Und bis er doch dann irgendwann mal auf mich drauf zukam und dann haben wir dann nochmal drüber gesprochen. Mhm. Und dann war alles dann auch okay, ne? Mhm. So, jetzt bist du ja Sohn und du kriegst mit, dass dein Vater so schwer krank ist, dass er vielleicht nicht mehr lange lebt. Wie ist es jetzt für dich und wie gehst du damit um? Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt damit umzugehen habe, weil das ist nicht nur bei mir, das ist bei meiner jüngsten Schwester genauso. Und wir waren irgendwie schon drauf und dran, uns da irgendwie einen Therapeuten mal zuzulegen, weil es gibt doch echt viele Sachen, wo man da überhaupt gar nicht mit klarkommt. Man bekommt fast tagtäglich immer irgendwie was Neues zu hören. Und mein Vater, wo wir natürlich dann schon sagen, also... Du meinst Therapeuten für dich oder für den Vater? Für mich jetzt selber. So, wie man am besten mit dieser Situation... Heiko, ich will dir mal was sagen. Vergiss das mal mit dem Therapeuten. Weißt du, was ich finde, was du tun solltest? Das ist dein Papa. Auch wenn ihr früher Schwierigkeiten hattet, aber das hat sich offensichtlich wieder eingerenkt. Er ist ja auf dich zugegangen. Und ihr seid ja nicht im tiefen Streit oder im Hass zueinander gewesen. Das ist ja nicht der Fall. Ich glaube, das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du deinen Vater so oft wie möglich jetzt besuchst. Ja. Nutze die Zeit, die ihr noch habt. Ja. Wenn du sagst, dass du das letzte Mal ihn Weihnachten gesehen hast und dann jetzt gerade erst wieder, ist ein bisschen wenig, wenn ihr nur 2 Stunden auseinander wohnt. Ja, das Problem war natürlich auch immer, es gab auch so Wochen oder auch Tage, da wollte er gar keinen sehen. Mhm. Und eine große Familie auch, mit viel Enkelkinder und alles. Das stresst ihn dann auch, ja, verstehe. Genau, diesen Jubeltrubel, das ist heute nichts mehr für ihn. Ja, verstehe. Absolut nicht mehr, ne? Ist er jetzt auch egal. Nur noch seine Ruhe, das hat er gesagt. Und aber lass uns mal jetzt so in die unmittelbare Zukunft gucken. Mhm. Fahr so oft, es geht in Besuch, sei einfach da. Mach gar kein großes Brimborium. Und wenn du vielleicht nur 1-2 Stunden da bist, dann zeigt ihm das, dass du ihn liebst und dass du an ihn denkst. Mhm. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Hast du denn ein gutes Verhältnis zu seiner neuen Frau? Ja, ist zufälligerweise meine Tante. Also, okay. Ja gut, aber dann kann man das ja auch ein bisschen absprechen, dass du vorher anrufst und sagst, ich wollte kommen. Ja, wir telefonieren ja auch sehr viel. Ich spreche auch mit ihm sehr viel am Telefon und wir fahren jetzt nächste Woche wieder hoch. Wir haben gesagt, jetzt so alle 3 Wochen versuchen wir es, weil wir natürlich, ich mein Freund hat ja auch beruflich auch eingeschränkt so ein bisschen, aber wenn was sein sollte, können wir dann sofort dann auch hochfahren, also die Absicherung haben wir. Mhm. Ich sag dir jetzt noch was. Ja. Wenn es so akut ist und so wie du es gerade geschildert hast, ist es sehr akut, mhm, dann fahr jedes Wochenende hin und nicht alle 3 Wochen. Okay. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es ist für dich gut. Du wirst hinterher denken, das ist gut, dass du es gemacht hast. Und für deinen Papa, der wird sich freuen. Mhm. Oder so oft wie möglich halt. Es muss jetzt nicht genau exakt so sein. Mhm. Ich mach das zunächst da, Heiko. Alles andere wird sich fügen. Ja. Ich bin ja nun auch immer dafür, dass man professionelle Hilfe sucht und so. Aber ich glaube, in diesem Fall brauchst du das nicht. Da reicht der gesunde Menschenverstand, dass du für deinen Vater da sein solltest. Und das reicht dann auch. Ich wünsche alles Gute und ich wünsche vor allen Dingen, dass dein Vater nicht so schwer leiden muss und so sehr leiden muss. Ja, ich denke mal, der dicke Knaller kommt noch bestimmt. Also das hatten wir schon gesagt, auf jeden Fall. Ihr solltet auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie weit das jetzt schon entwickelt ist bei euch, wenn es dann wirklich in die finale Phase geht, dass ihr euch palliativmedizinisch versorgen lasst oder dass ihr einen Hospizdienst in Anspruch nimmt oder vielleicht sogar, dass er in ein Hospiz geht. Also das hat er schon gesagt, wohl auf jeden Fall nicht. Der will zu Hause stehen, okay, gut, hat er schon gesagt. Das gibt ja auch so ambulante Betreuung, sowohl palliativ als auch aus Hospiz. Mhm. Gut. Lieber Heiko, dann wünsche ich dir viel Kraft und deiner Familie alles Gute und viel Kraft. Dankeschön, Domian. Tschüss, Heiko. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.31 Uhr. 1.30 Uhr und das hier ist unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Ich lebe ohne Sex. Und ich möchte die Menschen fragen, die ohne Sex leben, warum lebt ihr ohne Sex? Vielleicht, weil ihr einfach schlichtweg keine Lust habt, weil ihr vielleicht krank seid, weil ihr einer Religion angehört, die das verbietet oder in eurer jetzigen Lebensphase es verbietet. Vielleicht lebt ihr in einer leidenschaftslosen Beziehung und müsste deshalb auf Sex verzichten. Vielleicht ist Sex für euch aber auch abstoßend. Oder vielleicht ist es auch so, dass ihr gerne jemanden hättet, vielleicht auch altersbedingt niemanden findet. Also wer von euch lebt ohne Sex und warum? Ich würde gerne mit euch sprechen und ihr könnt euch wie immer per Mail anmelden, domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Ich lebe ohne Sex, unser Thema diese Woche. Unser Thema heute ist offen für alle eure Themen und hier ist Rico, 26. Guten Morgen, Rico. Guten Morgen, Domian. Hallo, Rico. Weswegen rufst du an? Und zwar rufe ich an wegen dem Thema Gewalt und Hooligan. Gewalt und Hooligans. Genau. Bist du Hooligan? Ja. Seit wann? Seit meinem 12. Lebensjahr. Wie kommt's? Wie bist du da reingeraten in die Szene? Und zwar bin ich immer mit zu Fußballspielen gefahren. Mhm. Und dann habe ich bestimmte Leute kennengelernt. Mhm. Und die haben mich dann einfach mal gefragt, ob ich mit denen mitkommen möchte. Und ja, da habe ich mich dann angeschlossen und so bin ich da reingeputscht. Du warst ja noch sehr jung. Haben das deine Eltern nicht mitbekommen? Doch. Was haben die gesagt? Meine Mama fand es gar nicht gut und mein Vater hat das auf gut deutschen Scheißdreck interessiert. Mhm. Also kein gutes Verhältnis zu Hause mit dem Vater zumindest. Mein starker Alkoholiker. Ja. So. Mittlerweile ist er tot. Ja. Deine Mutter lebt noch? Meine Mutter lebt zum Glück noch, ja. Und Gewalt. Du hast gesagt, Thema Hooligans und Gewalt. Beschreib doch mal, was du als Hooligan so machst oder gemacht hast. Ja, wir treffen uns wir vereinbaren Termine, dann treffen wir uns auf irgendeiner Wiese und zu einer Schlägerei. Mit anderen Hooligans von anderen Vereinen? Genau. Magst du sagen, welchem Verein du zugetan bist? Ja, Borussia Dortmund. Okay. Mhm. So, und dann verabredet man sich mit den anderen Hools? Genau, zu einer bestimmten Zeit, bestimmter Ort und... Meistens irgendwo im Grünen, ne? Genau. Oder auch schon mal in der Stadt? Nein. Nee. So, wie viele Männer treffen da so in der Regel dann aufeinander? Es ist unterschiedlich. Von jeder Seite? 20 oder mehr? Es können 20 sein, es können aber auch 200 sein. Mhm. Und dann schlagen die sich gegenseitig die Körper ein? Richtig. Wie lange dauert es im Kampf? Je nachdem. Kommt drauf an, wie gesagt, wie viele Leute da sind und was für Leute da sind. Mhm. Ob die einen Kampfsport können, ob die ein bisschen was aushalten, ob wir was aushalten. Mhm. Genau, da sind ja wahrscheinlich manche drunter, die richtig gut trainiert sind und mit allen Wassern gewaschen sind. Richtig. Kriegt die Polizei das mit? Ja. Das heißt, nach einer gewissen Zeit rücken die dann da mit einer Hundertschaft an und versuchen uns zu kriegen. Genau. Haben sie dich schon mal gekriegt? Ja. Mit welchen Folgen? Ein halbes Jahr Haftstrafe. Halbes Jahr warst du im Knast? Richtig. Wie schwer warst du schon einmal verletzt? Ich war schon öfter schwer verletzt. Ich habe ein offenes Nasenbeinbruch gehabt. Mhm. Offenen Nasenbeinbruch gehabt. Mhm. Ich habe eine Flasche über den Kopf gekriegt, ich habe ein Messer ins Bein bekommen, was normalerweise nicht üblich ist bei Hooligans. Die nehmen normalerweise keine Waffen. Mhm. Hast du den Eindruck, dass es brutaler wird? Es wird immer brutaler, ja. Mhm. Also schon ganz schöne Verletzungen hast du selbst einstecken müssen. Richtig. Welche Verletzungen hast du anderen zugefügt? Ja, das Typische, Rippenbrüche, Nasenbrüche, Jochbeinbruch, Kiefer, gebrochen. Wobei du vielleicht die eine oder andere Verletzung oder sogar schwere Verletzung gar nicht hinterher erfährst, wenn du abgehauen bist. Ja, das stimmt. Diese Haftstrafe, hast du konkret bekommen für was? Schwere Körperverletzung, weil ich jemanden praktisch alles auf einmal gebrochen habe. Das Nasenbein, das Jochbein, die Rippen, sein Handgelenk. Und das hat die Polizei gesehen und das wurde bezeugt und daher konntest du angeklagt werden. Richtig. Das klingt alles sehr, sehr übel. Rico, versuche mir mal klarzumachen, ich stehe immer wie vor einem Berg, vor einem großen Rätsel, wenn die Jungs mir sowas erzählen. Versuche mir mal zu erklären, warum man sowas macht. Es macht einfach Spaß, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und sich gegen mehrere Leute aufzukloppen. Dieser Adrenalinstoß, kann man nicht beschreiben. Wenn dann da zig Jungs von der anderen Gruppe und Aber es macht Spaß, andere Leute unter Umständen schwer zu verletzen und es macht Spaß, schwer verletzt zu werden. Das macht Spaß? Ja, das Risiko geht man ein, halt Verletzungen zu bekommen. Ich könnte ja verstehen, wenn es ein Kräftemessen eines Kampfsportspiels vielleicht wäre, wo klare Regeln herrschen, dass man gegeneinander antritt. Aber das ist ja, ich sag mal, die primitivste und unterste Form der Auseinandersetzung. Mehr Assi geht doch nicht mehr. Das stimmt so auch nicht. Wir haben auch unsere Regeln, normalerweise ist ja keine Waffen eingesetzt. Mhm. Sobald Frauen und Kinder in der Nähe sind, wird sofort aufgehört. Ja, gut, aber ihr seid ja noch dabei. So, jetzt rufst du mir an und erzählst mir da ja sehr sachlich und sehr abgeklärt auch von. Warum rufst du mich an und willst mit mir darüber sprechen? Weil es immer heißt, die Hooligans, die haben eine politische Einstellung, das wären Rechtsradikale. Und es ist nicht so. Das heißt, Politik spielt überhaupt keine Rolle bei euch? Nein. Es geht nur ums Kloppen, Schlagen. Richtig. Ums Kämpfen. Ums Kämpfen und Fußball halt. Aber du weißt, dass die großen Fanclubs und die Vereine und alle Leute, die mit Fußball zusammen was zu tun haben, euch verurteilen. Die sagen immer, ja, das weiß ich. Die sagen, ihr macht den Fußball kaputt, das hat nichts mit Fußball zu tun und die distanzieren sich von euch. Was denkst du dazu? Ja, im Endeffekt, es gibt ja auch noch die Ultras, die im Stadion die Stimmung machen. Da gehören wir natürlich auch zu, die machen auch im Stadion die Stimmung. Und wie gesagt, das mit den Boxereien und alles, das geht ja außerhalb des Stadions. Ja, trotzdem. Es wirft ein übles Licht, da ihr euch auch als Fans bezeichnet, ein übles Licht auf die ganze Fußballszene. Rico, was machst du vom Beruf? Maler und Lackierer. Weiß deine Mutter das, dass du es heute immer noch machst? Ja. Wie lange willst du es noch machen? Das kann ich dir nicht sagen. Warum tust du deiner Mutter das an? Ich weiß es nicht. Also inwiefern meinst du das? Warum tue ich ihr das an? Na, weil ich glaube, du hast es ja gerade auch gesagt, dass deine Mutter wahrscheinlich jedes Mal große Angst hat, dass dir was passiert oder dass du vielleicht nochmal im Knast landest. Das heißt, die Frau, deine Mutter, ist immer in Angst und Schrecken, dass etwas geschehen könnte. Warum tut ein Sohn das der Mutter an? Also wenn ich zu spielen gehe, und das erzähle ich meiner Mom schon gar nicht mehr. Na gut, aber die ahnt das ja schon. Ja, nein. Was hat die denn gesagt, als du verurteilt wurdest zur Knaststrafe? Ja, dass ich es eigentlich verdient habe. Sie ist zwar in Tränen ausgebrochen, aber sie sagt, dass ich es verdient habe. Sie ist in ich habe den Scheiß selber gebaut, ich muss dafür gerade stehen. Sie ist in Tränen ausgebrochen? und hat gesagt, du hast es verdient. Also das zeigt ja, dass sie ganz unglücklich mit der Situation ist. Hast du eine Freundin? Ja. Weiß die das? Ja. Was sagt die dazu? Ja, möchte mit dir sprechen, ich sitze neben mir. Ja, dann gib sie mir mal. Hallo, Domian. Hallo, mit wem spreche ich da? Wie heißt du? Michelle. Michelle? Ja. Michelle, freue mich, dass du sprechen möchtest. Ja, gerne. Ich weiß nicht, ob du das Gespräch, hast du es mithören können gerade? Ja. Und ich hatte Rico gefragt, was du zu der ganzen Sache sagst und was du denkst. Ja, ich habe ihn ja von vornherein schon so kennengelernt. Mhm. Also er hat es mir von Anfang an gesagt, auch dass er im Gefängnis war und wieso und was hat warum. Mhm. Schön finde ich nicht, aber es ist seine Sache und wenn er wieder ins Gefängnis muss oder ihm irgendwas passiert, dann ist es im Endeffekt seine Sache. Aber ich stehe hinter ihm. Was denkst du denn, wenn er sich wieder verabredet zur Schlägerei? Was sagst du dann? Auch das sagt er mir mittlerweile schon gar nicht mehr. Ich möchte eigentlich auch gar nicht wissen, weil ich mir dann nur unnötig Sorgen und Gedanken mache. Aber du machst dir schon Sorgen und Gedanken. Ja, klar. Ja, verstehe ich. Würde ich aber an der Stelle auch. Aber im Endeffekt ist es ja dann seine eigene Sache, wenn er auf die Schnauze kriegt oder von der Polizei gefasst wird. Das ist schon seine eigene Sache. Aber ich meine, du hängst ja irgendwie mit drin, weil du ja seine Freundin bist. Ja, klar. Also du kriegst es zumindest dann mit, wenn er krank ist oder wenn er in den Knast wieder muss und so weiter. Was wünschst du dir von ihm? Klar, ich wünsche mir schon, dass er damit aufhört, zumindest, dass es weniger wird. Mhm. Es ist schon weniger geworden, nicht mehr so extrem früher wie früher, wie er es mir erzählt hat. Mhm. Auch seitdem wir zusammen sind, ist es deutlich weniger geworden. Ja. Klar, ich wünsche mir, dass es dann ganz aufhört, aber ich glaube nicht, dass man ihn so weit kriegen würde oder dass er selber sagt, jetzt höre ich auf, weil das gehört zu ihm irgendwie. Mhm. Wie lange seid ihr beide schon zusammen? 1,5 Jahre. Mhm. Wenn mal das Thema Kinder Thema wird. Dann höre ich sofort auf. Dann wird er sofort aufhören, ja. Michelle, danke, dass du gesprochen hast. Gib mir den Rico doch bitte nochmal. Ja, mal. Tschüss. Tschüss. Rico. Ja. Da bin ich aber jetzt platt, dass du sofort sagst, dann höre ich auf, wenn ich ein Kind habe. Ja, dann ist sofort vorbei. Warum? Weil ich dann für mein Kind da war. Und das ist eine Sache, ich möchte mein Kind aufwachsen sehen. Mhm. Finde ich eine gute Einstellung. Ich bin beinahe geneigt zu sagen, ich wünschte mir, dass Michelle ganz schnell schwanger wird. damit du wegkommst von dem ganzen Kram. Weißt du, Rieke, ich will dir noch was sagen. Ich find's insofern auch richtig scheiße, was du da machst. Ich will dich gar nicht hier beschimpfen, sondern ich sag's einfach so ganz neutral, weil ich mir auch Sorgen um dich mache. Du warst ja schon ein halbes Jahr im Knast, das ist ja keine schöne Erfahrung und macht sich in der Biografie auch nicht so gut. Und ist übrigens für ein Kind später auch nicht so schön, wenn man erfährt, dass der Papa im Knast war. So. Und du läufst Gefahr, dass du vielleicht auch schwer verletzt wirst bei so einer Geschichte. Und wenn es schlimm kommt, im Rollstuhl landest oder so. Ist es das wert? Ganz abgesehen, dass du genau das andere bei einem anderen Menschen auch anstellen könntest. Verursachen könntest. Und du müsstest dein ganzes Leben mit der Schuld leben, einen Menschen vielleicht querschnittsgelähmt geschlagen zu haben. Das ist aber das Risiko, was die Leute selber eingehen, in dem Sinne, dass sie sich Halt den Hörer mal an. Ich habe das nicht verstanden. Das ist das Risiko. Sag mal weiter. Wir zwingen niemanden zu kommen. Nee. Die Leute wollen es ja auch selber. Ja, ich rede jetzt mit dir. Ich weiß, dass da keiner gezwungen wird. Ich sag ja, dass ich es für dich, für dein Leben besser fände, wenn du das nicht mehr machen würdest. Um dich zu schützen und dein Leben zu schützen und eventuell, dass du nicht mit einer schweren Schuld irgendwann beladen bist. Das Kind ist eigentlich jetzt irgendwie schon da, obwohl es noch nicht da ist. Denn du wirst deinem Kind auch irgendwann erzählen, was du vor seiner Geburt gemacht hast. Und das ist kein tolles Vorbild. Nee, das stimmt wohl. Aber Naja. Es ist halt, es ist, ich bin da reingerutscht, das hat mir gefallen und okay. Es gehört halt so zu mir. Ich glaube, wir haben auch alle Argumente ausgetauscht, aber ich finde es auf jeden Fall toll, dass du so offen gesprochen hast, Rico. Das machen ja auch nicht alle. Da gehört ja auch Mut zu. Und ich hoffe, dass du bald da rauskommst und dass alles gut geht. Und schöne Grüße an deine Freundin nochmal. Dankeschön. Und Domian, könnte ich vielleicht 2 Autogrammkarten von dir haben? Gerne, dann müssen wir dich aber gleich nochmal anrufen wegen deiner Adresse, okay? Okay. Gut, Dankeschön. Rico. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Der Rico. Ich wundere mich, dass keiner anruft zu Jan Böhmermann. Das war ja nun das große Thema der letzten Tage. Es ist ja eine politische Affäre daraus geworden. Die Nachrichten überall heute, gestern fangen ja mit dieser Thematik an. Gestern gab es eine ganze Stunde Diskussion bei Anne Will zu diesem Thema. Naja, können wir vielleicht auch morgen drüber sprechen. Das wird ja noch eine ganze Weile Thema bleiben. Vor allen Dingen sind wir ja alle gespannt, wie nun die Bundesregierung entscheidet. Der Regierungssprecher hat heute gesagt, dass man in ein paar Tagen entscheiden wird, ob es zu einem Strafverfahren kommt oder ob es dazu nicht kommen wird. Ob die Regierung das empfiehlt, das zu machen, das ist ja juristisch alles kompliziert. Hier ist Martina. Martina ist 40. Guten Morgen, Martina. Hallo. Hallo, Martina. Um was geht's bei dir? Also mein Thema ist Blasensenkung und Gebärmuttersenkung. Blasensenkung und Gebärmuttersenkung. Mhm. Erklär mal, was das ist. Das ist ungewollter Urinverlust, ist das Problem. Das passiert, wenn der Beckenboden nicht genug Halt mehr hat und absinkt. Ah, und dann, das heißt, man wird in gewisser Weise inkontinent. Ja. Ist das bei dir der Fall? Mhm. Durch was entsteht sowas? Man kann sagen, durch viele Schwangerschaften, aber das trifft auf mich nicht zu. Wie viele Schwangerschaften? Ich habe nur 2 Kinder. 2 Kinder. Und du bist jetzt, was habe ich gesagt, 40 Jahre? Seit wann, das ist ja noch jung, seit wann hast du das? Na, ein paar Jahre schon. War das? In den letzten 2-3 Jahren ist es extrem geworden. Und war das unmittelbar nach einer Schwangerschaft, als es angefangen? Nein. Es fing einfach so von heute auf morgen an? Naja, also es fing halt an, dass mal so ein bisschen was kam, so ein paar Tröppelchen. Mhm. Es hat sich dann halt in den Jahren ist immer mehr, also schlimmer geworden. Und es ist mittlerweile so schlimm, dass ich noch nicht mal mehr gerne nach draußen gehe, weil es mir unterwegs auch schon passiert ist, dass ich mich, ja, dass es ganz komplett rausgelaufen ist und auch die Binde, die ich trage, es nicht mehr halten konnte. Ach du je, das heißt, du musst rein theoretisch, müsstest mit einer Windel rausgehen? Im Grunde genommen ja, aber da habe ich mich noch nicht zu durchgerungen, das zu tun. Also ich trage nur Einlagen. Das schränkt ja deine... Größere Binden eben, ne? Wenn das schon mehrfach so passiert ist, schränkt das ja deine Lebensqualität enorm ein. Mhm. Bist du in einer Beziehung? Nein. Aber dann bist du alleinerziehende Mutter? Mhm. Ja. Was kann man denn nun dagegen therapeutisch unternehmen? Also ich war beim Urologen. Und der hat zu mir gesagt, ich soll Beckenbodengymnastik machen. Mhm. Hast du das? Habe ich gemacht, das hat aber nicht wirklich geholfen. Kann man das operativ irgendwie stabilisieren? Mhm, genau, das steht jetzt am Montag an. Oh. Ich hoffe natürlich, dass das dann weggeht. Ich habe nicht verstanden. Ich hoffe natürlich, dass das dann weggeht. Ja, ja. Wie groß sind denn die Erfolgschancen laut Chirurg? Das kann ich nicht genau sagen. Also die Ärztin hat nur zu mir gesagt, dass sie hofft, mir dadurch helfen zu können. Mhm. Also bei mir wird dann der Beckenboden gestrafft und die Blase wieder zurückgesetzt an ihrem ursprünglichen Platz. Klingt jetzt für mich als Laie als ein recht komplizierter, etwas größeren Eingriff. Ist das so? Ja, ein größerer Eingriff nicht, aber ist schon ein bisschen kompliziert, ja. Mhm. Aber also ich muss 5 Tage im Krankenhaus bleiben. Ah ja, okay. Hast du dich denn mal im Internet schlau gemacht? Wieso die? Mhm. Es haben sich ja schon viele solche Operationen hinter sich. Wie die Erfolgsaussichten sind? Also ich habe in Foren geguckt und da sind einige, die haben das Leiden immer noch. Und bei einigen ist es aber eine Erfolgschance gewesen. Also das ist wohl so 50-50. Hast du das eigentlich, wenn du dann, wenn du zu Hause bist, auch, dass es plötzlich dann mal rausläuft? Mhm. Also ich habe das mittlerweile, ich glaube so seit einem Jahr, ja nicht ganz ein Jahr, habe ich das mittlerweile mit Schmerzen verbunden. Mit Schmerzen? Mhm. Also wenn ich jetzt beispielsweise morgens aufwache und aufs Klo gehen möchte, mich aufsetze, bekomme ich Schmerzen und muss, also wenn ich dann aufstehe, läuft raus. Wenn ich dann aber warte im Sitzen und den Schmerz wirklich erdulde, dann kann ich aufstehen und aufs Klo gehen. Wie ist es denn in der Nacht? Läuft da auch was raus? Ja. Ah, das heißt, du musst im Bett immer alles auslegen. Mhm. Sehr, sehr, genau. Sehr beeinträchtigend wahrscheinlich das Leben für dich. Ja. Wie alt sind deine Kinder? 15 und 19. Wie? 15 und 19. Also. Die wissen Bescheid, denen hast du es erzählt. Ja, ja, die wissen das. Also, schämst du dich vor den Kindern? Ja, klar. Mhm. Absolut. Und mein Sohn, der hat mir das auch schon mal im Kopf geschmissen, weil er sauer auf mich war. Und dann habe ich ihm auch gesagt später, ich war so tief getroffen, dass mir das in der Seele wehgetan hat. Was hat er genau gesagt? Dass du dich vollpisst, hat er gesagt. Mhm. Das tut weh. Ja. Das tut richtig weh. Wem hast du? Ich meine, ich kann da ja nichts für. Das ist. Naja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich hoffe, dass er sich irgendwann mal sehr schämt für diesen Ausspruch. Hat er sich entschuldigt später? Nein, er entschuldigt sich für sowas nicht. Aber ich glaube schon, dass es ihn leid hat. Mhm. Wem hast du das denn sonst noch so in deinem Umfeld, im Freundes- oder Verwandtenkreis erzählt? Meine Schwester und meine Mama, die wissen davon. Mhm. Und mein bester Freund, der weiß das auch. Du bist ja solo, hast du gerade gesagt. Mhm. Hat das damit auch zu tun, mit dieser Erkrankung? Nee. Jetzt mittlerweile vielleicht ja, weil ich mich auch nicht mehr auf Dates traue. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du bist dann wahrscheinlich immer in Angst, dass es passieren könnte. Und, genau, richtig. Mh. So, jetzt ist Montag der Eingriff. Mhm. Wann wird man denn sagen können, ob das funktioniert hat? Schon unmittelbar, wenn du aus dem Krankenhaus nach Hause kommst? Nach der Operation schon. Schon nach der Operation. Mhm. Martina, könnten wir mal Folgendes vereinbaren? Das würde mich sehr interessieren. Dass du dich nochmal meldest, oder wir melden uns bei dir, können wir gleich absprechen, wenn du aus dem Krankenhaus wieder zu Hause bist. Mhm. Das heißt also ungefähr so in 2 Wochen, dass wir in 2 Wochen nochmal telefonieren. Ja. Damit du uns erzählen kannst, wie die Operation für dich, wie du sie empfunden hast und natürlich vor allen Dingen, ob es funktioniert hat. Ja. Sollen wir es so machen? Ja, können wir gerne machen. Gut, dann wird dich meine Redaktion gleich nochmal anrufen und dann könnt ihr das besprechen, wann wir dich anrufen. Mhm. Gut, dann drücke ich dir wirklich die Daumen für die Operation. Ich könnte mir vorstellen, wenn das funktioniert, ist das wie ein neues Leben, ne? Allerdings, das erhoffe ich mir. Was wünschst du dir, was du dann besonders intensiv machen möchtest, wenn es wieder alles normal ist? Einfach mal wieder in die Diskothek gehen und abfeiern. Ja. Ja, genau. Das wünschen wir dir von Herzen, dass das klappt. Ja, danke schön. Also wir drücken die Daumen und wir sprechen uns ungefähr in 2 Wochen wieder, Martina. Ja, okay, bis dann. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Und hier ist der Werner. Der Werner ist 62. Guten Morgen, Werner. Hallo, Domian. Hallo, Werner. Ja, ich habe gedacht, du würdest das Thema gar nicht mehr ansprechen, weil das hast du heute schon mal gesagt, aber es geht ja um Herrn Dömermann. Und ich finde es also eine absolute Frechheit, dass die Türkei da jetzt versucht, auch mit einem Staatsanwalt hier in Deutschland das Thema jetzt so zu beeinflussen und jetzt zu sagen, also wir müssen jetzt Herrn Dömermann anklagen. Also die geht doch überhaupt nicht. Die Bundesregierung muss dem ja zustimmen. Und das ist jetzt die große spannende Frage, ob die Bundesregierung dem zustimmt, dass es zu einer Anklage kommt. So ist das Verfahren, so ist das juristische Vorgehen. Ja, aber was haben die jetzt damit zu tun? Also tut mir leid, aber du bist der Auffassung, der hat sich hier gar nicht bei uns einzumischen. Absolut, ja. Ja, sehe ich auch so. Wie beurteilst du denn die Rolle der Bundeskanzlerin jetzt in dieser ganzen Geschichte? Sie hat sich ja vorige Woche schon ja, nicht direkt entschuldigt, aber doch eher entschuldigend geäußert bei dem türkischen Präsidenten bezüglich der Böhmermann-Geschichte. Ich glaube, die will sich da einfach raushalten. Also. Naja, der Verdacht besteht ja nicht, dass sie sich raushalten will, sondern dass sie in einer Zwickmühle ist, weil eine Abhängigkeit zur Türkei im Moment besteht, wegen der Flüchtlingsfrage. Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja die Politik, die jetzt darauf hingeht, dass Deutschland jetzt mit der Türkei ein Abkommen gemacht hat aufgrund der Flüchtlingsfrage. Genau. Und also nicht nur Deutschland, sondern die Europäische Union, aber Deutschland. Ja, natürlich die Europäische Union. Ja. Aber ich glaube, man sucht da jetzt ein Opfer oder sowas. Und da hat doch der Böhmermann nichts mit zu tun, tut mir leid, aber ich glaube ja auch, dass das Statement der Bundesregierung viel schärfer und klarer wäre, gäbe es dieses Flüchtlingsabkommen nicht. Auf jeden Fall, ja. Hast du denn dieses Schmähgedicht von Jan Böhmermann dir selbst auch angehört? Ich habe es nicht komplett angehört. Ich hab einen Teil davon gehört, ja, okay. Und den Teil, den du gehört hast, wie empfandest du dieses Schmähgedicht? Positiv. Also in meinem Sinne positiv. Es waren ja ganz üble Beschimpfungen, ne? Von ja, ich fand, die waren aber zutreffend. Nur hat er das ja sehr geschickt verpackt, indem er dargestellt hat, auch so etwas ist bei uns verboten, und daher hat er diese drastische Formulierung gebraucht. Ich fand es nicht so drastisch. Naja, gut, aber wenn er hat ihn als Ziegen-F bezeichnet und das ist aber die Bezeichnung eines Satirikers. Also das ist hier in Deutschland ja erlaubt. Tut mir leid. Ja. Aber das ist ja nicht, wir sind ja nicht in Türkei. Also wir dürfen ja unsere Meinung äußern, und da darf er das auch machen hier. Hast du gestern die Sendung Anne Will gesehen? Nein, leider nicht. Ja, dann ging es ja um das Thema, und das wurde auch nochmal aufgelistet, in welcher Angst die Journalisten zum Beispiel in der Türkei leben, geschweige denn die Satiriker oder die Künstler, dass die mit hohen Haftstrafen rechnen müssen, kann ich mir vorstellen, Verfolgung oder was auf ich jeden was Fall. Ja. Und da finde ich auch, müssen wir klar machen, dass wir hier in einem freien Land leben. Und Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, und dass hier andere Maßstäbe herrschen. Was glaubst du, wie die ganze Sache ausgeht? Ich glaube, der Staatsanwalt wird hier nicht viel machen können. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Politik jetzt dafür sorgt, dass da doch gegen Herrn B. Doch etwas gemacht wird, um das Wohl da jetzt einfach herbeizuführen. Ne? Also das, Hat ja heute ein weiterer großer Künstler, nämlich Didi Hallervorden, habe ich nicht gehört. Was war denn noch, da? Auch noch ein, er hat ein Lied auf Erdogan geschrieben oder an Erdogan geschrieben. Nein. Und bezeichnet ihn als Terroristen, weil er auf die... Den Erdogan oder jetzt Herrn Böhmermann? Nein, Herrn Erdogan. Weil er die freie Meinung beschießt, die freie Meinung zerstören will. Ja. Hast du noch nicht mitbekommen? Nee, leider nicht. Ja. Ich hab gestern so gedacht, das wäre, fände ich sehr lustig, wenn jetzt alle großen Comedians oder Satiriker in Deutschland jeder so seinen Beitrag. Das wäre geil. Absolut, ja. Das wäre wirklich geil. Dann müsste Herr Erdogan gar nicht mal wo er hingucken soll. Nee, das wäre super. Also. Wir beide sind uns einig, aber ich bin sicher, dass es auch hier in Deutschland, auch unter unserem Publikum, türkische oder türkischstämmige Menschen gibt, die sich schon beleidigt fühlen durch dieses Gedicht. Mit Sicherheit. So. Also ich kenne da ganz viele Türken, die einfach der gleichen Meinung sind. Also. So, und deshalb fände ich es interessant, wenn vielleicht morgen oder jetzt im Laufe der Woche jemand anrufen würde, hier bei uns, der sich auch beleidigt fühlt und das richtig findet, dass das vor Gericht verhandelt wird. Also ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr euch bei uns äußern wollt. Lieber Werner, danke für deinen Anruf und danke für deine Meinungsäußerung. Ich hoffe, dafür wird es in Rollen gebracht, okay. Ja, genau. Alles Gute. Tschüss. Ich danke dir auch. Schönen Abend. Tschüss. So, liebe Leute, das war unsere erste Sendung heute in dieser Woche. In der Technik Dennis Eickmeier. Und wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio das Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themensendung. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen oder mailt domian@wdr.de oder anrufen unter 0800 220 50 50. Und übermorgen heißt unser Thema, ich lebe ohne Sex. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bye bye. Bis dann. Tschüss.